Erster freue dich, du unfruchtbare Frau, denn du wirst mehr Nachkommen haben als eine verheiratete Frau, spricht Jahwe. Zweiter vergrößere den Platz in deinem Zelt und spanne die Decken weit aus, damit du genug Raum für deine Familie hast. Dritter, du wirst dich nach allen Seiten ausbreiten, während deine Nachkommen fremde Gebiete übernehmen und verlassene Städte bewohnen. Vierter, hab keine Angst, denn du wirst die Schande deiner Jugend und die Einsamkeit deiner Witwenzeit vergessen. Fünfter, dein Schöpfer Jahwe ist wie ein Ehemann für dich und der heilige Gott Israels ist dein Erlöser. Sechster, Jahwe hat dich gerufen, obwohl du dich wie eine verlassene und traurige Frau gefühlt hast. Siebter, ich habe dich für einen kurzen Augenblick verlassen, aber jetzt werde ich dich mit großem Erbarmen zurückholen. Achter, in meinem Zorn habe ich mich kurz versteckt, doch nun verspreche ich dir meine ewige Liebe, spricht Jahwe. Neunter, wie bei Noah verspreche ich jetzt, dass ich dir nie wieder zürnen oder dich bestrafen werde. Zehnter, auch wenn Berge verschwinden, wird meine Liebe bleiben und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Elfter, du leidest unter Stürmen ohne Trost, deshalb werde ich deine Mauern aus kostbaren Edelsteinen neu aufbauen. Zwölfter, ich werde deine Türme und Tore aus glänzenden Steinen bauen, damit deine ganze Stadt wertvoll aussieht. Dreizehnter, alle deine Kinder werden von Jahwe lernen, wodurch sie ein Leben in großem Frieden führen werden. Vierzehnter, du wirst durch Gerechtigkeit stark werden, sodass du keine Angst mehr vor Unterdrückung oder Schrecken haben musst. 15. Falls dich jemand angreift, geschieht das ohne meinen Willen, und wer gegen dich kämpft, wird scheitern. 16. Ich habe den Schmied erschaffen, der Waffen herstellt, aber auch den Zerstörer, der diese Waffen unbrauchbar macht. 17. Keine Waffe gegen dich wird Erfolg haben, und du wirst jede Anklage vor Gericht abwehren, denn das ist das Erbe der Diener Jahwes.